Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Am 25. Todestag von Raymond Chandler wurde es gegründet, das Bochumer Krimi-Archiv, das seit 1985 getreulich jedes Jahr die besten Kriminalromane auszeichnet. Heute hat die Jury die Preisträger 2019 verkündet. In der internationalen Kategorie wird Hideo Yokoyamas Mysteriöse Geschichte 64 ausgezeichnet. Es folgen Krumme Type, Krumme Type des Amerikaners Tom Franklin und die Britin Denise Miner mit Blut, Salz, Wasser. Wer hat im letzten Jahr den besten deutschen Krimi geschrieben? Machen wir es spannend. Platz 2 kann Matthias Wittekind mit Die Tankstelle von Courcelles für sich verbuchen. Max Annas Finsterwalde steht auf Platz 3 Gewinnerin. Zum zweiten Mal innerhalb von nur 3 Jahren ist Simone Buchholz. Einen schönen guten Abend und herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, guten Abend. Auch in Mexiko-Ring ist die Hamburger Staatsanwältin Chastity Riley unterwegs. Sie ermittelt gegen einen kriminellen Clan mit migrantischen Wurzeln, in dessen Geschichte eine kleine Völkerwanderung und eine große Liebesgeschichte stecken. Frau Buchholz, wäre nicht eine 100 Kilo Goldmünze geklaut worden, gäbe es keine großen Schlagzeilen über solche Familienbanden in Deutschland. Hatten Sie also den richtigen Riecher? Ja, offensichtlich. Ich wollte gerne eine Geschichte schreiben über Menschen in geschlossenen Systemen und was das mit Menschen macht, wenn sie in solchen Systemen sitzen. Deshalb beschäftige ich mich ganz gern mit organisierter Kriminalität und wollte mir mal so Clans vorknüpfen. Das ist ein bisschen kleiner als die klassische Mafia und habe dann zuerst in Hamburg recherchiert und dann hat das LKA ganz schnell gesagt, nö, haben wir hier nicht, aber rufen Sie mal in Bremen an. Und dann fing ich mit meinen Recherchen an und habe mit sehr viel Polizisten gesprochen aus Bremen und Leuten vom LKA in Niedersachsen, die das Problem auch haben. Und während der Recherche merkte ich schon, oh, irgendwo habe ich da reingefasst. Da passiert gerade was, da kommt gerade was auf. Und dann wurde es natürlich immer interessanter und auch die Geschichte immer spannender für mich. Sie gehören zum Hörland-Netzwerk, einer Gruppe von Kriminalautorinnen, die sich nicht nur als feministisch, sondern auch als antikapitalistisch und politisch verstehen. Sie haben jetzt gerade geschildert, Ihre Recherche, das, was Sie erzählen, ganz kurz umrissen in Mexiko-Ring. Was ist denn Ihre politische Botschaft der geschlossenen Systeme oder andersrum gefragt, in welchem persönlichen Verhältnis stehen Sie zu Chastity Riley? Was die geschlossenen Systeme angeht, da bin ich relativ klar. Ich glaube, dass zum Beispiel organisierte Kriminalität nichts anderes ist als Kapitalismus in Reinform und umgekehrt. Und wir alle leben in diesem geschlossenen System Kapitalismus, in dem ganz, ganz viele Leute immer, immer mehr arbeiten müssen, damit sehr wenige Leute sehr, sehr viel Geld verdienen. Und mein Verhältnis zu Chastity Riley ist mir weitaus weniger klar. Ich habe diese Figur noch nicht ansatzweise verstanden. Dafür ist sie vielleicht auch zu sperrig und zu merkwürdig. Aber das macht sie für mich interessant genug, um einfach noch sehr lange weiter mit ihr zu arbeiten. Das hört sich jetzt an, als wäre ich so eine Therapeutin und die auf der Couch, aber wahrscheinlich ist es eher andersrum. Ihre Staatsanwältin ist eine robuste Frau mit Humor, die sich eine Freundesfamilie aufgebaut hat. Man könnte ja auch sagen, es ist eine Form von geschlossenem System. Das wiederum haben aber wenige Ermittler und Ermittlerinnen. Warum ist Ihnen so wichtig, dass sie keine einsame Wölfin ist? Ach, weil ich das, glaube ich, nicht immer glaube, diese Figuren, die so ganz alleine durch die Welt gehen. Vielleicht ist da aber auch schon so ein kleiner Unterschied zwischen männlichen Hauptfiguren und weiblichen Hauptfiguren. Also ich habe sehr gerne eine, selbst auch persönlich, eine Gruppe um mich von Menschen, die mir nahestehen. Und ich glaube, dass niemand das Leben lange aushalten kann, wenn er so komplett verloren ist, weil er dann eben auch komplett verloren geht, relativ schnell. Und also mit einer Hauptfigur, die so ganz alleine ist, da sind viel zu wenig Möglichkeiten, Ping-Pong zu spielen in Dialogen. Und so, ich mag das einfach gern und ich möchte ihr auch so einen gewissen Halt geben, dann glaube ich noch. Sonst würde sie wahrscheinlich, so wie sie drauf ist, relativ schnell ins Bodenlose fallen und das wäre dann doch zu traurig. Einsame Wölfe gibt es aber als Ermittler genug, durchaus auch als Ermittlerin, aber dann geschrieben von Männern und unter dem Hashtag Frauenzählen ist vor einem Jahr ermittelt worden, die meisten Krimi-Rezensionen stammen von Männern, die über Männer schreiben und ich nehme an, das wurmt sie. Nein. Es ist so mühsam, sich darüber immer so zu ärgern. Natürlich wurmt mich das. Ich muss sagen, dass ich ganz gut bedient bin. Also ich werde durchaus rezensiert, auch von Männern rezensiert und auch dann sehr gut besprochen. Aber wenn ich strukturell drauf sehe und mit einem klaren Blick drauf schaue, wie es generell so im Genre läuft in Deutschland, dann muss ich natürlich sagen, ja klar, Skandal. Was soll das? Es gibt gute Bücher und es gibt schlechte Bücher. Und gute Bücher sollen bitte auch gut besprochen werden, damit viele Leute sie lesen, damit diese Geschichten in diesen Büchern in die Gehirne der Menschen gehen und da was verändern. Und schlechte Bücher sollen einfach nicht so viel besprochen werden. Also man hat es ja auch immer wieder, dass sehr, sehr schlechte Bücher sehr ausschweifend besprochen werden, nur weil es das Debüt eines weißen Mannes ist. Aber Sie haben gerade heute geschrieben, Männer nehmen Sie wahr, schreiben im Feuilleton Literatur und Frauen schreiben Bücher. Und auch das hörte sich nicht so an, als wenn Sie das quotieren würden. Nein, natürlich quotiere ich das nicht und natürlich fällt mir das auf. Also ich habe nur selbst, leide da nicht immer so drunter, aber ich kenne das schon auch. Also dass egal wie politisch und engagiert man gesellschaftliche Zustände beschreibt, dass am Ende bei Büchern von Frauen von lichter Unterhaltung die Rede ist und bei Büchern von Männern von einem existenziellen Stück Literatur oder einem politisch radikalen Wurf. Und da denke ich dann schon immer, oh Jungs, come on, wir sind im Jahr 2019. Es wäre so schön, wenn man da nicht mehr sich ständig drüber beschweren müsste, weil es ist ja tatsächlich so, dass man immer laut werden muss, es immer wieder sagen muss, auch die Frauen immer wieder dran erinnern muss, achtet auf die Feinheiten und damit auch auf die Grobheiten, die passieren, wenn man so ungleich die gleiche Arbeit bewertet und dann am Ende wahrscheinlich auch bezahlt. Das gehört ja immer zusammen. Gehen Sie mit, wenn ich sage, Ihre Krimis sind Gesellschaftsromane? Ja, ich gebe mir zumindest Mühe, Gesellschaftsromane zu schreiben. Also ich hoffe, dass sie das sind, weil ich glaube, ein guter Kriminalroman muss immer ein Gesellschaftsroman sein und muss immer politisch sein und auf eine Art an den bestehenden Verhältnissen rütteln und sie nicht zementieren. Also ein gutes Buch muss beunruhigend sein und nicht beruhigend. Und alles, was Gesellschaftskritik ist, beunruhigt hoffentlich die Leserinnen und Leser etwas. Sagt Simone Buchholz in Fazit, ihr ist für Mexiko-Ring heute der Deutsche Krimi-Preis 2019 zugesprochen worden. Ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen natürlich noch einen besonders schönen Abend. Ich danke Ihnen.